Meine Stimme schränkt mich sehr stark ein. Von ihrer Art her ist sie aber genau richtig für mich. Sie passt einfach gut zu meinen Songs.